guten Abend bei Sachzwang FM. Wie fast immer bei Sachzwang FM beschäftigen uns heute ganz leidige Themen. Die Sendung steht heute unter dem Titel Rechte Vordenker der völkischen Mitte. Und dabei geht es leider nicht nur um Leute aus dem letzten Jahrhundert, sondern auch um aktuelle. Wir werden heute drei Vorträge hören. Den ersten vom autonomen Kollektiv Göttingen. Titel ist Gegen die Aufklärung, deutsche Ideologie von der konservativen Revolution bis zum Antiglobalismus. Das zweite Referat, was wir hören, kommt von Stefan Braun, der es auch vorträgt. Vom Kampf der Völker gegen ihre Unterdrückung durch den Westen. Die Rechte denkt den Antiimperialismus vor. Und schließlich kommt der letzte Vortrag von Gerhard Scheidt. Großer und kleiner Teufel, grenzenloser globaler Interventionismus und Flugzeugträger Israel. Das sind Zitate. Es geht um Globalisierungskritik von Carl Schmitt bis Emmanuel Todd. Die rechten Vordenker also nochmal in schöner Reihenfolge. Wir hören was über Ernst Niekisch und Johann Gottlieb Fichte, über Alain de Benoist, diesen neurechten Theoretiker, und schließlich über den NS-Staatsrechtler Carl Schmitt und den aktuellen Globalisierungskritiker Emmanuel Todd. Hallo, ich steige ein mit einer Preisfrage für Linke. Mit welchem Revolutionär haben wir es hier zu tun? Er kam aus der Sozialdemokratie und war nach dem Ersten Weltkrieg Funktionär der Bayerischen Räterepublik. In der Weimarer Republik war er bei den Jungsozialisten politisch aktiv und saß im Vorstand einer der größten Gewerkschaften. Unter Hitler wurde er zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt und trat nach Ende der NS-Herrschaft der KPD, später der SED, bei. Als Mitglied der VVN wurde er von deren Zentralorgan als antifaschistischer Märtyrer verehrt. In den 60er Jahren trat die Sozialistische Förderergesellschaft an ihn heran, zu deren Mitgliedern Wolfgang Abendroth zählte, Walter Alexander Mitscherlich und der heute Abend ständig erwähnte Jürgen Habermas. Die Sozialistische Förderergesellschaft, bat ihn um eine Fördermitgliedschaft, eine Bitte, der unser Revolutionär dankend nachkam. Der Mann, von dem hier die Rede ist, heißt Ernst Niekisch, ein waschechter Sozialist und Revolutionär und Hitlergegner, ein überzeugter Antikapitalist und Hasser Amerikas, ein Freund Deutschlands und der Deutschen, mit anderen Worten ein Nazi, wie er im Buche steht. Ein Nazi allerdings, der unter den Nazis im Knast saß, weil er ihnen vorwarf, die Ziele der nationalen Revolution verfehlt zu haben. Ein deutscher Faschist, für den Hitler nicht konsequent genug war. Ernst Niekisch ist der radikalste, der sozialistische Vertreter der Intellektuellen um Ernst Jünger, Oswald Spengler oder Edgar Jung, die später unter dem Namen Konservative Revolution bekannt geworden sind. Ich werde zunächst das Denken Niekischs näher darstellen, um dann einige zentrale Momente des völkischen Antikapitalismus herauszuarbeiten. Für Ernst Niekisch ist das deutsche Volk bereits seit Karl dem Großen fremdbestimmt und von Feinden eingekreist. Hauptfeind ist tatsächlich aber das mit der Aufklärung identifizierte und in die Geschichte zurückprojizierte westliche Gesellschaftsmodell Kapitalismus und Liberalismus. Der Liberalismus habe letztlich sogar den deutschen Arbeiter zu dem gemacht, was Niekisch den bürgerlichen Händler nennt. Eine nations- und seinsvergessene Figur, die nur an ihrem egoistischen Vorteil interessiert sei. Im Falle des Arbeiters sind damit Lohnkämpfe gemeint, die mit ihrem Kampf für ein erträgliches Auskommen doch letztlich nur der Nation schaden. Niekisches Sozialismuskonzeption klingt dementsprechend wie ein politökonomisches Lexikon des Dritten Reichs. Das Privateigentum als Grundlage der gesellschaftlichen Reproduktion sei unter staatlicher Regie an die Kandare zu nehmen. Zitat: Es ist nicht an dem, dass das Recht des Privateigentums grundsätzlich verneint werden sollte. Kein Zweifel sollte aber darüber bestehen, dass das Recht des Staates turmhoch über das Recht des Privateigentums gestellt wird. Zitat Ende. Der Unterschied des deutschen Sozialismus zum liberalen Kapitalismus besteht nach Niekisch überhaupt in erster Linie in der Rolle des Staates. Während der Liberalismus die Eigenverantwortlichkeit eines jeden beim Streben nach persönlichem Erfolg in der Konkurrenz hochhält, ist der Einzelne im deutschen Sozialismus nichts mehr als ein funktionales Anhängsel des Staatssubjekts Kapital. Dem Staat fällt die Aufgabe zu, Arbeitskraft der einen und Eigentum der anderen zu einem harmonischen Ganzen zu fügen. Seine schönste Vision der Volksgemeinschaft, den Untergang des bürgerlichen Individuums im nationalsozialistischen Albtraum, beschreibt Niekisch so. Zitat: Würde sich das gesamte Volk in ein Heerlager von Arbeitssoldaten umformen, bei so viel Löhnung nur, dass eben noch die primitive Notdurft bestritten werden könne, dann gäbe es freilich nur noch Diensttuende. Dann wäre das Arbeitslosenproblem gegenstandslos geworden. Das allerdings, das wäre die deutsche Revolution. Die Gegner dieser deutschen Revolution vermutete unser Sozialist im zersetzenden Liberalismus und im Marxismus, hinter denen letztlich immer der Jude stehe. Dieser habe mit internationalem Finanzkapital und marxistischer Arbeiterbewegung das deutsche Volk eingekreist. Zitat: Das Kapital von Karl Marx war das Grundbuch, durch welches die Einheit der Strategie, deren sich Judentum und arbeitende Klasse im Kampf gegen die feudalbürgerliche Oberschicht Mittel- und Osteuropas bediente, gewährleistet wurde. Als Finanzkapitalist schickte der Jude seine Gelder, als Revolutionär die ausgebeutete Klasse vor. Liberales Bürgertum und Kommunisten sind Niekisch Todfeinde, Vertreter des westlichen Prinzips, das die Juden über die Welt gebracht hätten. Wer ein sozialistisches Deutschland wolle, müsse die Aufklärung und erst recht den Kommunismus hassen. Und er empfiehlt seinen Landsleuten schon 1930, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Zitat: Weil es um Sein oder Nichtsein geht, bleibt Deutschland, wenn es sich selbst erhalten will, das Schwerste nicht erspart. Die Bartholomäusnacht gegen alles, was westlich ist. Gegen das, was die Deutschen gegen das Westliche unternahmen, war die französische Bartholomäusnacht, das Massaker an den Hugenotten, ein Spaziergang. Die reale deutsche Bartholomäusnacht, die 4 Jahre dauerte und Auschwitz hieß, musste Niekisch vom Gefängnis aus verfolgen. Er hätte sich ja gerne mitgemacht. Differenzen und Streitigkeiten zwischen konservativer Revolution, NSDAP oder Nationalbolschewismus lassen sich bei Niekisch exemplarisch einige Ideologeme festhalten, die für den deutschen Antikapitalismus konstitutiv sind. Erstens der Bezug auf die Kategorie Volk als Identität, zusammengehalten über Jahrhunderte durch Sprache und Kultur, Blut und Boden. zweitens der Staat. Er wird einerseits metaphysisch als identisch mit dem Volk gedacht, als Identität von Herrschaft und Beherrschten, andererseits ganz praktisch als Souverän der völkischen Gemeinschaft, als Subjekt von Politik und Ökonomie. Drittens die Ablehnung des Individuums. Jenes, also das Individuum, ist nur insoweit von Bedeutung, als es Exemplar seines Volkes ist. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Freiheit ist die Freiheit, seiner völkischen Zugehörigkeit und kulturgemäß zu handeln. Das führt viertens zu der Aufklärung, dem westlichen Prinzip als Feindbild des völkischen Antikapitalismus. Die Forderung der bürgerlichen Revolution, sein Glück als ein persönliches zu begreifen und aus naturhaften Gemeinschaften auszubrechen, wird als das Hauptproblem begriffen, hinter dem fünftens letztlich immer der Jude steht. Die Juden sollen die Welt zerschlagen und dem nackten Band der baren Zahlung ausgeliefert haben, den verhassten Prinzipien des Westens. Sechstens, gegen die jüdisch konnotierte Zivilisation des Westens hat das deutsche Volk einen Existenzkampf zu führen, will es nicht untergehen. Die Pose der verfolgenden Unschuld. Und schließlich siebtens schlägt der völkische Antikapitalismus gegen die vermeintliche Herrschaft der Zirkulation eine andere Form des Wirtschaftens vor. Die autoritäre Steuerung des Marktes durch den Staat, das Aussetzen der Zirkulation zugunsten des Souveräns. Vor allem deswegen haben Linke sich angewöhnt, völkischem Antikapitalismus das Attribut verkürzt beiseite zu stellen. Das soll zeigen, dass es sich um echten Antikapitalismus dann ja doch nicht handelt. Der Vorwurf der Verkürzung heißt aber, dem Begriff Antikapitalismus Bedeutungen beizumessen, die er nicht hat. Etwa, dass Antikapitalisten per se für den Verein freier Menschen eintreten würden, dass es ihnen um Emanzipation des Einzelnen von den Zwängen der Allgemeinheit ginge. Dabei meint Antikapitalismus zunächst nicht mehr, als sich in irgendeiner Form gegen die bürgerliche Gesellschaft zu stellen, wie sie sich mit den bürgerlichen Revolutionen politisch durchzusetzen begann. Die marxische Kritik der politischen Ökonomie konnte in Deutschland nur in Teilen der Arbeiterbewegung und auch dort nur über wenige Jahrzehnte hegemonial bleiben. Gesiegt hat in Deutschland 1933 aber ein Antikapitalismus, der nichts verkürzt war oder irgendetwas verschleiert hatte, sondern sein Ziel erreichte. Die deutsche Revolution gegen das durch die bürgerliche Revolution gesetzte Individuum. Den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit sah der nationalsozialistische Antikapitalismus als den Fehler an. Die Individuen sollten wieder dahin verschwinden, wo sie angeblich herkamen. Im Schoß der scheinbar naturwüchsigen völkischen Gemeinschaft, freilich bei Beibehaltung und Forcierung moderner Elemente wie der fabrikmäßigen Produktion und der Massenorganisation. Die moderne Antimoderne als widersprüchliche Einheit aus Bauernromantik und militärischer Organisation der Reproduktion. Das deutsche Ressentiment gegen die bürgerliche Gesellschaft haben weder die Nationalsozialisten noch die konservative Revolution erfunden. Seine Anfänge finden sich bereits in der Philosophie des deutschen Idealismus. Johann Gottlieb Fichte hat sich als Philosoph gegen die französische Aufklärung gewandt, indem er, wie Gerhard Scheidt schreibt, das Ich im Allgemeinen verschwinden lässt. Das Ich ist für Fichte das Bewusstsein, das alles Individuelle bereits weggedacht hat. Identität von Individuum und Allgemeinheit im Geist. Ich und Welt, der Einzelne und das Allgemeine werden bei Fichte unmittelbar identisch. Für die empirischen Einzelnen wirkt diese Welt kein Glücksversprechen mehr, sondern nur noch reine Pflicht. Es sei, so Fichte, danach zu streben, dem Menschen alle Stützen seiner Tätigkeit und alle Beschönigungsgründe seines Verderbens zu entreißen, alle Quellen seines falschen Trostes zu verstopfen und weder seinem Verstand noch seinem Herzen irgendeinen Standpunkt übrig zu lassen als den der reinen Pflicht und des Glaubens an die übersinnliche Welt. Das Individuum ist gar nicht ein besonderes Sein des Lebens, sondern es ist bloße Form desselben. Zitat Ende. Sein und Individuum sollen identisch werden, der Einzelne nicht als Erscheinung des Seins. Fichte war auch politischer, preußischer Agitator und in der praktischen Nutzanwendung wird ihm das Sein zum deutschen Volk, zur Nation, die erst noch werden muss. Das Problem stellte sich durch die napoleonischen Kriege. Das Heilige Römische Reich war zerschlagen, die deutschen Kleinstaaten ihrer Hülle entkleidet. Die Ideen der bürgerlichen Revolution drangen nach Deutschland vor. Wo Hegel in Napoleon den Weltgeist zu Pferde erblickte, sah Fichte allerdings das Problem. Er trat als Propagandist des geschlagenen preußischen Staates auf und widmete sich zwei Aufgaben. Zum einen sollte für den Kampf gegen Napoleon ein einheitliches Nationalbewusstsein her. Die große und stolze Nation von Schaumburg-Lippe etwa schien nicht geeignet, dem Herrn Europas etwas entgegenzusetzen. Zum anderen sollte sich dieses Bewusstsein vom damals wegweisenden französischen Nationalismus aber grundlegend unterscheiden. Nicht der Zusammenschluss von Bourgeoisie und Massen gegen den Adel sollten den Startschuss zur Nationenbildung geben, wie im Frankreich des Abessiers, sondern ein Bündnis aus Bourgeoisie und Adel, unterstützt von der Zustimmung der Massen. Kern des Nationenkonzeptes von Fichte ist das Volk, zusammengehalten von Sprache, Kultur und Blut, also ein organisches, quasi natürliches Ding. Das Volk als, Zitat, natürliches, von sich selbst durchdrungenes Ganzes. Die Individualität, die Fichte vorher den Einzelnen abgesprochen hatte, erkennt er jetzt den Völkern wieder zu. Zitat, Völker sind Individualitäten mit eigentümlicher Begabung. Nun sind die Völker nicht alle gleich und an der Spitze ihrer Hierarchie steht, wer hätte es für möglich gehalten, das Deutsche, das Zitat ursprüngliche Volk, Zitat Urvolk, Zitat Volk schlechthin. Der Grund für die Überlegenheit des deutschen Volkes finde sich darin, dass es eine organische Einheit bilde und damit das Lebendige und Vitale widerspiegele. Im Gegensatz dazu seien die bürgerlichen Gesellschaften nur Ausdruck des Toten und Mechanischen. An die Herleitung dessen, was deutsch ist aus Blut und Natur, werden die Romantiker des 19. Jahrhunderts ebenso anschließen können, wie es später die Vertreter der konservativen Revolution im frühen 20. Jahrhundert taten. Auch hatte Fichte schon einen antikapitalistischen Staatsentwurf im Petto, den geschlossenen Handelsstaat. Dieses Staatskonzept, das Michael Pittweit als, Zitat, Prototyp einer nationalsozialistischen Staatskonzeption bezeichnet, ist ein Gegenbild zu Staaten, in denen das Gewinnstreben des Einzelnen die wirtschaftliche Grundlage bildet, wie also etwa im Wealth of Nations Konzept von Adam Smith. Anders als im liberalen Staat, wo jeder sich selbst und dadurch dem Allgemeinwohl dienen soll, tritt im geschlossenen Handelsstaat der Staat unmittelbar als Gesamtkapitalist auf. Er setzt die Bürger in ihr Eigentum ein, erlaubt ihnen den Handel, kann aber in ihren Besitz eingreifen. Zitat, in diesem Staat sind alle Diener des Ganzen, die, Zitat, Entwöhnung der Nation von Genüssen, die in Zukunft nicht weiter befriedigt werden sollen, definiert Fichte als Ziel. Wie in den späteren Konzeptionen des deutschen Sozialismus sollen die Klassen nicht verschwinden, sondern in der gemeinsamen Tätigkeit für die Volksgemeinschaft miteinander versöhnt werden. Erkauft wird diese Gemeinschaft mit Verzicht, die wiederum notwendig sei für den deutschen Existenzkampf. Und das ideelle Gesamtgegenvolk stellen schon damals als scheinbare Repräsentanten der verhassten Zirkulation, die Juden. Zehn Jahre nachdem Fichte angefangen hatte, das Volk gegen die Aufklärung zu denken, befanden sich die völkischen Deutschen in einer misslichen Lage. 1914 hatte es gut für sie ausgesehen. Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung hatte Klassenkampf und Internationalismus den Rücken gekehrt und war mit fliegenden Fahnen zum Vaterland übergelaufen. Die Wirtschaft war dem Kommando der obersten Heeresleitung unterstellt, das Deutsche Reich führte kriegskommunistisch den ersehnten Existenzkampf. Die Ideen von 1914, hieß es, zögen gegen die Ideen von 1789, also gegen die Aufklärung zu Felde. Das Ganze ging bekanntlich nach hinten los. In der Situation der Niederlage betraten die deutschen Intellektuellen die Bühne, die später unter dem Sammelbegriff konservative Revolution berühmt werden sollten. Diese konservative Revolution war ein recht heterogener Haufen von bürgerlichen Intellektuellen, die angesichts des Untergangs der Ideen von 1914 deutsch-revolutionäre Pläne entwarfen. Wie der von ihnen apostrophierte Antikapitalismus denn positiv als deutsche Ordnung aussehen sollte, war umstritten. Ernst Niekisch, der Erwähnte, etwa orientiert sich ökonomisch an der Sowjetunion, an bedingten Verstaatlichungen und an Fünfjahresplänen. Mit dieser Linie fand er auch Unterstützung im nationalbolschewistischen Flügel der NSDAP um die Brüder Strasser, die ja jedoch bereits vor der Machtübergabe kaltgestellt wurden. Vertreter wie Oswald Spengler oder Möller-Vandenbroek vertraten eher, dass ein starker Staat eine starke Privatwirtschaft zur Voraussetzung haben müsse. Nach Spengler erweise sich der wahre Sozialismus als höchstliberale Einrichtung, nämlich als eine, Zitat, Privatwirtschaft mit altgermanischer Freude an Macht und Beute. Spengler erkennt die Verdienste des freien Unternehmertums an, dem Deutschland Aufschwung und Reichtum vor dem Krieg zu verdanken habe. Die freien Unternehmer seien nicht durch Pressung in ein planwirtschaftliches Korsett dem Gemeinwohl zu verpflichten, sondern durch Schulung. Während Niekisch und die Nationalbolschewisten an staatlichen Zwang denken, appelliert Spengler an das deutschnationale Bewusstsein der Bourgeoisie, also an freiwillige Selbstaufgabe des Bürgertums vor dem höheren völkischen Ziel. Während also die konservativen Revolutionäre in ihren positiven Gesellschaftsvorstellungen uneins waren, machen sich die Gemeinsamkeiten ihres Denkens, der Faktor, der sie überhaupt erst zur Strömung macht, in ihren Feindbildern fest. In Nietzsches Hass gegen den Liberalismus und gegen den Marxismus war man sich einig. In der Novemberrevolution etwa sah Spengler einen Akt der Gemeinheit und der Dummheit, der keine anderen Ziele verfolgt habe, als Lohnerhöhungen und Stellen für Funktionäre zu erpressen. Dem liberalen Bürgertum sei es gelungen, die Sozialisten zu sich herüberzuziehen, sie zum Verzicht auf die ursprünglichen Forderungen zu bewegen. Auch hier tauchen Marxisten und Liberale wieder als Verbündete gegen Deutschland auf. Der völkische Antikapitalismus sah in den Arbeitern nicht die Klasse, die eine neue Ordnung zu errichten imstande sei, sondern nur die urbane Masse, das Chaos, das keine Einheit zu stiften vermag. Diese Massen waren den völkischen Revolutionären der Widerschein des Chaos und der Formlosigkeit des Liberalismus. Gerade dieser Bezug auf die Masse, die es staatlich zu kontrollieren gilt, unterscheiden sich die konservative Revolution von den deutschnationalen Ideologen des Kaiserreichs. Der Nationalismus eines Bismarck, so Stefan Breuer, sei immer eine Waffe gegen Reichsfeinde gewesen, gegen die sozialistische Arbeiterbewegung, gegen Katholiken. Der neue Nationalismus habe einen inklusiven Charakter. Über alle Klassengrenzen hinweg steht das Volk bei ihm im Vordergrund und bekommt einen beinahe universellen Anspruch. Die Feinde des Reiches sind jetzt äußerliche Prinzipien, das Westliche, das Undeutsche. Der stark gewordene deutsche Antikapitalismus ist 1945 bekanntlich seiner militärischen Zerschlagung nicht entgangen. Als Ideologie lebt er jedoch fort, wenn auch in reiner Form ohne Massenwirksamkeit. In Deutschland haben die heutigen National- und Volkssozialisten Wesentliches übernommen. In der NPD-Demo-Parole »Kein Kapitalismus, kein Kommunismus für den deutschen Sozialismus« ist Nietzsches Widerstandsideologie aufgehoben. Die den neuen Verhältnissen adäquate Nachfolge Ernst Niekisch hat Horst Mahler angetreten. Auch dieser Volkssozialist schillert rot-braun. Vieles, was er heute schreibt, erinnert noch an das Anti-Imperialismus-Konzept der RAF. Aber nicht jeder Nationalbolschewist oder Anti-Imp hat erkannt, dass es sich für die Sache der Völker bei den Nazis dann doch authentischer kämpfen lässt. Werner Pürke etwa, trauernder Freund des Baas-Regimes, hält sich gegen jede Evidenz nach wie vor für einen Kommunisten. Fröhliche Urständ feiert der völkische Antikapitalismus auch in den beiden globalen deutschen Bewegungen der Gegenwart, bei den sogenannten Globalisierungskritikern und bei der Friedensbewegung. Exemplarisch steht dabei das berüchtigte globalisierungskritische Netzwerk ATTAC für eine Art deutschen Antikapitalismus Light, der mit dem Terminus Volkssozialdemokratie beschrieben werden könnte. Freilich schließt ATTAC kaum bewusst an die Ideologien der konservativen Revolution oder gar an die NPD an. Man hält sich schließlich für fantasievoll und alternativ und trickwurst haben. Aber die Anschlussfähigkeit ist gegeben, was nicht zuletzt in den verdutzten Gesichtern der lokalen Attackgruppe sichtbar wird, wenn zu einer Demo mal wieder die örtliche Freie Kameradschaft auftaucht, nicht um zu stören, sondern weil ihr der Aufruf so gut gefallen hat. In Attack reproduziert sich die deutsche antikapitalistische Ideologie nicht als bewusste intellektuelle Weiterführung, sondern als Reproduktion der unverstandenen kapitalistischen Verhältnisse im Denken. Die Ausbreitung von Freihandel und Konkurrenz, von McDonald's und Krise, das also, was bei den Nazis das jüdische Prinzip heißt, nennt Attack die neoliberale Globalisierung. Das Netzwerk illustriert es in Flugblättern mit der Börse an der Wall Street, also mit dem gleichen Gebäude, das auch für Horst Mahler die Zentrale des judäo-amerikanischen Imperiums repräsentiert. Der Staat hat bei Attack eigentlich den Zweck, Diener des Volkes zu sein. Er erfüllt ihn nur nicht und überlässt die Ökonomie den egoistischen Interessen gewissenloser Unternehmer und vor allem dem Finanzkapital. Deshalb ist für Attack eine andere Welt nötig. Der Staat soll das Eigentum im Interesse der Allgemeinheit kontrollieren. Gemeinsinn statt Eigensinn. Was dem Nazi sein deutsches Volk ist, ist dem Globalisierungskritiker seine Zivilgesellschaft. Da dürfen dann auch die Türken und Italiener mitmachen und für das Gemeinwohl streiten, am besten hübsch folkloristisch und multikulturell. Ansonsten soll die Welt völkisch aufgeteilt bleiben. So macht sich etwa Attack München anlässlich einer Demo zur Solidarität mit Palästina Gedanken um die Zerstörung der palästinensischen Identität, die Israel um der Kolonisierung willen vorantreibe und zitiert zustimmend eine Erklärung vom Weltsozialforum in Porto Alegre. Zitat: Angesichts der brutalen Besetzung Palästinas durch Israel besteht eine dringliche Aufgabe unserer globalisierungskritischen Bewegung darin, zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu mobilisieren und seinen Kampf um Selbstbestimmung zu unterstützen. Zitat Ende. Auch hier stehen nicht Individuen im Zentrum des Interesses, etwa die, die wegen Kollaboration mit dem Zionismus vom Volksmob gelyncht werden. Auch hier ist der Einzelne nur Exemplar des Kollektivs. Selbstbestimmt soll nicht der konkrete Mensch gegen die Zumutungen des Allgemeinen leben, sondern das palästinensische Volk als Kollektividentität. Die Palästinenser sind nicht nur für Attack, sondern für die überwiegende Mehrheit der Globalisierungsgegner das ideale Identifikationsobjekt, weil ihr Gegner der ideelle Gesamtfeind jedes moralischen Antikapitalisten ist, Israel. Eine Bewegung hat ihr Buch bzw. ein Buch zu seiner Bewegung gefunden. Als kommunistisches Manifest für das 21. Jahrhundert betrachtet Slavoj Žižek Negris und Hartz Empire. Dabei ist das Buch nicht kommunistisch, sondern antikapitalistisch im schlechtesten Sinne des Wortes. Aus einem postmodernen und eklektizistischen Brei lässt sich am Ende doch nur wieder herausarbeiten, dass man es bei diesem Antikapitalismus um den ewigen Kampf des Volkes gegen das die Welt beherrschende Prinzip zu tun habe. Das Volk firmiert hier unter dem Namen Multitude, ist weltweit produktiv, fantasievoll und gut. Ihm gegenüber steht das Empire, das parasitär und unterdrückerisch ist und sich bis in die Körper der Menge vorgearbeitet hat. Es ist ein bisschen wie bei der Matrix. Jeder kann aus dem Buch herauslesen, was ihm gefällt. Es bleibt anschlussfähig für alle, die meinen, auf der Seite der Guten und gegen ein beinahe metaphysisches Übel zu kämpfen. Die indischen Bauern, lateinamerikanischen Landlosen und deutschen Intellektuellen brauchen inhaltlich in ihren Interessen und in ihrer Lebenswirklichkeit nichts gemeinsam zu haben, um sich als Teile der weltweiten Multitude begreifen zu können. Wenn sie alle sich einmal im Jahr in Porto Alegre treffen, reicht der Verweis auf die Übeltäter Israel und USA aus, um sie zur weltweiten Bewegung zusammenzuschweißen. Die Produktion von Gemeinsamkeiten über Feindbilder in die große Politik zu übertragen ist, führt gerade der Großmeister der unkritischen Theorie, Jürgen Habermas, vor. In seinem Essay Nach dem Krieg, die Wiedergeburt Europas, fordert er die Gründung eines Kerneuropa. Über alles kleinkarierte Hickhack konkurrierender Nationalökonomien, über all die realen Widersprüche soll eine gemeinsame Vision hinweghelfen. Die gemeinsame Orientierung gegen die USA. Die Geburtsstunde habe das neue Europa schon hinter sich. Die europaweiten anti-amerikanischen Massendemonstrationen am 15. Februar. O-Ton Habermas: Die Gleichzeitigkeit dieser überwältigenden Demonstrationen, der größten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, könnte rückblickend als Signal für die Geburt einer europäischen Öffentlichkeit in die Geschichtsbücher eingehen. Und sein italienischer Kollege Gianni Vattimo sekundiert: In der DNA von Europa gibt es ein Sozialismus-Gen, das die USA überhaupt nicht kennen. Frei nach Karl Kraus, das Stärkste, was man gegen sie ins Feld führen kann, ist sie zu zitieren. Im April bekamen die Mitglieder der Grünen die Unterlagen für die Urabstimmung zugesandt, bei der es um die Abschaffung der bis dato noch bestehenden Trennung von Amt und Mandat gehen sollte. Im beiliegenden Brief der Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke wurden die Mitglieder nochmals darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig eine Beteiligung an der Abstimmung sei, um das Ergebnis auf eine breit legitimierte Grundlage stellen zu können. Um ihren Argumenten nochmals Nachdruck zu verleihen, führte sie folgendes Zitat in ihrem Brief an. Das höchste Maß an Demokratie bedeutet weder die größte Freiheit noch die größte Gleichheit, sondern das höchste Maß an Beteiligung. Aufmerksame Spiegelleser werden an dieser Stelle wissen, um wem es sich beim Urheber dieses Zitat handelt, nämlich um Alain de Benoist, den man gern als den bedeutendsten Kopf der Nouvelle Droite, also der sogenannten französischen Neuen Rechten, apostrophiert. Kleine Bemerkung, man kann die französische Neue Rechte nicht mit der deutschen Rechten eins in eins setzen, weil die deutsche Neue Rechte die alte Rechte ist. Zu einer gewissen Bekanntheit brachte es Alain de Benoist in Deutschland Anfang der 1990er mit dem von ihm vertretenen Konzept des Ethnopluralismus, das sich in gewissen Kreisen der extremen Rechten großer Popularität erfreute. Seit dieser Zeit wird er vor allem aus Linken und Antifa-Kreisen abwechselnd als Rassist, Faschist, Neonazi oder Nazi etikettiert, ohne dass diese erkennen, dass sein Denken ganz anderes repräsentiert als nur das Gedankengut einer kleinen, radikalen Minderheit am rechten Rand der Gesellschaft. Näher an der Wahrheit dran ist man da schon bei der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung in Chemnitz. Diese fördert eine Promotion, die sich mit dem Denken des Philosophen Alain de Benoist auseinandersetzt. Im Exposé weist der Stipendiat darauf hin, dass es sich bei Benoist zwar um einen originär rechten Denker handelt, sich dessen Denken aber auch aus liberalen und linksradikalen Positionen speist. Eine dieser Positionen ist der Antiimperialismus, den Benoist nicht nur mit der radikalen Linken teilt und als dessen momentan originellsten Denker man Benoist bezeichnen könnte. Bereits 1982 veröffentlichte Benoist im Krabbert Verlag eine Schrift mit dem Titel »Die entscheidenden Jahre zur Erkennung des Hauptfeindes«. Dieses kleine Bändchen, in dem Benoist noch als Denker der extremen Rechten daherkommt, ist eine Abrechnung mit dem Sowjetmarxismus und dem Liberalismus, als dessen Hort die USA ausgemacht werden. Zwar bekennt sich Benoist darin zum Antikommunismus, betont aber gleichzeitig seine Ablehnung des Liberalismus, den er wie den Kommunismus als universelle Gleichheitsideologie verwirft. Der Sowjetunion hält er zugute, obwohl diese auch Besatzungsmacht in Osteuropa sei, dass sie die kulturelle Identität der okkupierten Länder unangetastet lasse, während die USA nicht nur die Länder besetzt halte, sondern diese auch kulturell zersetze. Zitat: Manche können sich nicht mit dem Gedanken abfinden, eines Tages die Mütze der Roten Armee tragen zu müssen. Wahrlich keine angenehme Zukunftsaussicht. Wir aber dulden nicht den Gedanken, einmal bei Brooklyn unsere restlichen Tage mit Hamburgers verleben zu müssen. Bestimmung des Hauptfeindes USA nahm Benoist bereits 1982 das Denken vorweg, dem sich mit Zusammenbruch des Ostblocks von links bis rechts, von konservativ bis sozialdemokratisch, von katholisch bis freikirchlich, von liberal bis grün alles anschließen sollte. Bereits am Vorabend des Zweiten Golfkrieges im Dezember 1990 veröffentlichte die Taz einen Artikel Benoits mit der Überschrift »Der Westen, so wie er ist«. Dieser liest sich wie die Vorwegnahme der Europakonzeption der heutigen rot-grünen Regierung und all dessen, was spätestens seit dem 11. September in Deutschland sich immer deutlicher herausbildet, ganz so, als ob die Taz damals schon erahnt hätte, dass diese Position spätestens mit dem rot-grünen Machtwechsel zur regierungsamtlichen Position werden würde und die Taz damit zum amtlichen Mitteilungsblatt. In einer zentralen Passage des, wie gesagt, bereits 1990 in der Taz veröffentlichten Textes heißt es über den Westen und natürlich dann auch die USA: Der Westen, diese verblühte Hure, die nur dem Geld nachläuft und seit Jahrhunderten nicht davon lassen kann, anderen Völkern ihre Identität zu nehmen, hat sehr wohl verstanden, dass die Wiederkehr der arabisch-islamischen Identität heute die größte Bedrohung für seine monopolistische Hegemonie darstellt. Daher macht der Westen alles, um sie zugrunde zu richten und zu dämonisieren. Zitat Ende. Gegen die neue Amerika-zentrierte Weltordnung, die er als Homogenisierung des Planeten bezeichnet, setzt er auf die, Zitat, Geburt eines Pluriversums, großer, selbstbezogener Weltregionen und Völker, die nach ihrer eigenen Vorstellung von ihrer Zukunft über sich selbst bestimmen sollten. Zu den nach dem Zusammenbruch des Ostblocks neu entstandenen und entstehenden Konflikte schreibt er, der Westen wird alle Kriege gewinnen, außer dem letzten. Und wenn es eines Tages einen dritten Weltkrieg geben muss, werden ihn die USA und der europäische Kontinent gegeneinander austragen. Er hat damit das Programm auf den Punkt gebracht, an dessen Umsetzung man in Berlin seit geraumer Zeit mit großem Fleiß arbeitet. In einem seiner neueren, in deutscher Übersetzung erschienenen Bücher, das den bezeichnenden Titel Aufstand der Kulturen trägt, findet sich ein 1999 maßgeblich von ihm verfasstes Manifest der New World Order, das im Zeitalter des Epochenbruchs Orientierungshilfe bieten will. In seinem Kern ist es zutiefst antiliberal, antiuniversalistisch und damit von Grund auf antikommunistisch im besten Sinne des Wortes. Verteufelt wird darin die alles stehende und ständische bedrohende Macht kapitaler Vergesellschaftung, gefeiert und als Gegenrezept angepriesen wird die Vielfalt der Völker und Kulturen sowie ihre jeweiligen Identitäten. Im Gegensatz zu allem, was irgendwelche deutschen Neonazis verbreiten, die unter Dauerbeobachtung der Traditionsantifa stehen und von denen man in autonomen Haut-drauf-Bruderschaften sogar weiß, wer welches Auto fährt, wird im besagten Manifest nichts anderes formuliert als die Programmatik der nationalen Revolution auf der Höhe der Zeit. Die nationale Revolution wird hierin zur Rebellion der Kulturen fortentwickelt, der nationale Sozialismus durch den multiethnischen ersetzt. Deutsche Neonazis haben bislang kaum begriffen, wie aktuell das Manifest Benoits zu sein scheint. Fischer und Schröder scheinen das besser zu wissen, auch wenn sie vermutlich noch nie einen Blick hineingeworfen haben. Das Manifest liest sich jedenfalls wie das mustergültige Drehbuch zum gegenwärtig sich abspielenden Drama der Verallgemeinerung des deutschen Modells. Zentralen Thesen des Manifests kurz dargestellt werden. Das Manifest ist durch und durch in der Sprache der zeitgenössischen Geistes- und Sozialwissenschaften verfasst und setzt deshalb zunächst bei der Krise der Modernen an, welche vor allem in der Krise des modernen Denkens bestünde. Alle modernen Wahrheiten und politischen oder religiösen Ideen seien immer schon einem Egalitarismus verpflichtet gewesen. Mehr noch, das moderne politische Leben selbst habe sich auf theologische Vorstellungen gegründet. In all den unterschiedlichen Schulen des modernen Denkens sei es immer nur darum gegangen, die konkreten Menschen zu einer Summe von mehr oder weniger rationalen Individuen zu verklären, zu versuchen, ihre Einheit in der Geschichte zu verwirklichen. Demgegenüber verkündet Beauvoir, und darin ist er ganz postmodern, wie es sich für einen französischen Meisterdenker gehört, der seine eigene Schule Nouvelle hält, dass das Zeitalter der großen Erzählungen, ganz egal ob Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus oder Nationalsozialismus vorüber sei. Allen totalitären Ideologien erteilt er vielmehr eine konsequente Absage. Denn für sie alle wäre die Weltvielfalt, also das, was er Pluriversum nennt, ein Hindernis. Im wirklichen Leben, in der Praxis also, sei es jedoch nicht eine politische Idee, die das Unterschiedliche einebne, sondern der von der Logik des Kapitals getragene Markt, der die Menschen zu entwurzeln drohe. Antikapitalismus Benoit unterscheidet sich freilich von der offen narzisstisch-antisemitischen Agitation eines Horstmalers. Es ist nicht vom Mammonismus die Rede und auch nicht von der jüdischen Weltverschwörung. Stattdessen weiß er so gut wie Jörg Buchschmidt, dass der Markt kein vollkommenes Modell ist. Und er weiß so gut wie Elmar Altvater, dass das Ökonomische in allen vormodernen Zeiten immer in die anderen Ordnungen menschlichen Zusammenlebens eingebettet gewesen sei. Darüber hinaus sei die Entwicklung vom Markt über die Marktwirtschaft bis hin zur Marktgesellschaft nicht von der spezifischen Kultur zu trennen, innerhalb derer sich diese Entwicklung vollzogen habe. Dass aber dieser Weg nicht Maßstab für Wachstum und Entwicklung in allen Regionen dieser Welt sein könne und dürfe, das weiß er so gut wie Ernst Ulrich von Weizsäcker und all denjenigen, die sich vor der Massenmotorisierung Chinas fürchten. Konsequenterweise weiß er deshalb auch, und dies wiederum im Einklang mit zahllosen Ökologieexperten und alternativen Wirtschaftswissenschaftlern, dass die Wirtschaft wieder eingebettet werden müsse, um nachhaltig und als organisches Modell funktionieren zu können. Vermeintlich aufgeklärte Linke, die mühelos und im Brustton der Überzeugung das Lied von der ach so problematischen verkürzten Kapitalismuskritik singen können, werden sich deshalb an Benoit die Zähne ausbeißen. Wahrscheinlicher ist, dass sie Gefallen finden an seiner harschen Kritik westlicher Dominanz und Arroganz und seiner vehementen Ablehnung eines jedweden Ethnozentrismus. Die Logik, in der Benoit das Verhältnis von Wirtschaft und natürlicher Lebensgrundlage denkt, entspricht dabei derjenigen, in welcher er die Beziehung von Individuum und Gesellschaft bestimmt. Der Mensch sei zunächst hier und ist doch nicht nur hier. Zumindest sei er ein soziales Tier, genauer, Zitat, in erster Linie ein Erbempfänger, aber er kann über sein Erbe verfügen. Wir bauen uns historisch und kulturell aufgrund der Voraussetzungen unserer biologischen Beschaffenheit auf, die die Grenze unseres Menschtums bildet. Ausdrücklich lehnt Benoit all diejenigen Anthropologien ab, die den Menschen entweder ausschließlich mit biologischen, wirtschaftlichen oder mechanischen Bestimmungsfaktoren zu erklären versuchen. Der Mensch sei vielmehr ein verwurzeltes und offenes und gefahrvolles Wesen oder kurz ein Moment des Lebendigen. Offen und gefahrvoll deshalb, weil er weder gut noch böse, sondern zu beidem befähigt sei. Wenn Benoit den Menschen schlichtweg als Moment des Lebendigen bezeichnet, so riecht das zunächst nach gutem Biologismus oder Esoterik im Sinne von Vitalismus oder Spiritualismus. Und tatsächlich findet sich vereinzelt auch Hinweise darauf, dass die Nouvelle Droite einem besagten Manifest allerdings kaum weiter bestimmten Paganismus, also Heidentum, huldigt. Wichtiger ist jedoch sein Blick auf Kultur und Gemeinschaft. Der Begriff Menschheit existiert dort nur als biologische Kategorie. In sozialhistorischer Hinsicht gäbe es jedoch keinen allgemeinen Menschen und es könne ihn auch gar nicht geben. Denn gemeinsam hätten die Menschen laut Benoit nur ihre biologische Natur. Ohne dieselbe können sie sich zum Beispiel gar nicht miteinander verständigen. Die gemeinsame Zugehörigkeit zur Menschheit erscheine allerdings nur in jeweils konkreten und unterschiedlichen Kontexten. Diese Kontexte geben im Benoit'schen Weltbild den Zielen und Bestimmungen der Menschen ihre Form. Als Allgemeines existieren nur die Gattung im biologischen Sinne. In der realen Welt gäbe es dagegen nur konkret situierte Menschen. Der Mensch sei somit immer und notwendige Schnittstelle zwischen Allgemeinem und Besonderem. Als Besonderes kommt für Benoit aber nur eine spezifisch vorgefundene Kultur in Frage. Jeder Versuch, eine einheitliche Kultur zu schaffen, zerstöre die Vielfalt der Kulturen und damit die Kulturen überhaupt und sei der Inbegriff eines jeden Totalitarismus. Mit Rassismus oder aber Kulturrelativismus will er freilich nichts zu tun haben. Er spricht sich gegen Apartheid aus, wie gegen die Zerstörung von authentischen Kulturen durch den Westen. Das Problem der Migration sieht er zusammen mit zahlreichen deutschen Theologen, Ethnologen, Entwicklungsländersoziologen und anderen Volkstheoretikern darin, dass der Westen sein System Kulturkreisen aufzwinge, die mit ihren Kulturen ihren eigenen spezifischen Problemen viel besser lösen könnten. Wie so viele Ethno-Freunde weiß er auch, dass erst die Entfesselung der westlichen Ökonomie die autochthonen Gemeinschaften im Süden und Osten mit ihren auf ihre eigene Art und Weise funktionierenden Sozialsystemen zerstört habe. Wie so viele zeitgenössische Sozial- und Kulturwissenschaftler will er auch den Blick auf das Vielfältige und Einzigartige lenken. Denn nur so könne die Anerkennung des Anderen vollzogen werden. Wenn Benoit von Kultur und Gemeinschaft spricht, so heißt dies gerade nicht, dass es innerhalb von diesen kein Individuum mit eigener Identität mehr gebe. Vielmehr bilde umgekehrt die kollektive Zugehörigkeit deren eigentliches Fundament. In der Perspektive der Nouvelle Droite ist Gesellschaft keineswegs identisch mit Gemeinschaft oder einer bestimmten Kultur. Sie gleicht vielmehr einem Körper, der aus verschiedenen Gemeinschaften besteht. Aus diesem Grund bekennt sich die Nouvelle Droite strikt zum Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus. Ganz so, als ob sie den aktuellen Fahrplan zur europäischen Vereinigung in seiner deutschen Interpretation erfunden hätte. In Bezug auf das Wesen von Politik und somit Staat scheint der Bezug auf originär deutsches Gedankengut recht deutlich durch. Es handelt sich natürlich um eine ganz und gar demokratische Sicht. Das Wesen der Politik sei grundsätzlich vom Wesen der Menschen zu trennen, weil das gesellschaftliche Leben mehrere Zwecke habe. drängen sich immer Entscheidungen auf. Die Entscheidung selbst aber sei es, die das Allgemeinwohl anstrebe und sich hierin an den Sitten und Normen der Gemeinschaft zu orientieren habe. Ganz grundsätzlich sei das erste Ziel politischen Handelns, innen Frieden und Harmonie walten zu lassen und nach außen die Gesellschaft vor Gefahren zu schützen. Die einzige Form, die gemäß dieser Perspektive in der Lage ist, dies zu gewährleisten, ist für die New World Order die Demokratie, die aber keinesfalls 1789 erfunden worden sei. Sie bezeichnet weder den Parteienstaat noch die Prozessordnung des liberalen Rechtsstaats, sondern das politische System, in dem das Volk der Souverän ist. Insofern setzt sie immer ein Volk voraus, das in der Sphäre des öffentlichen Lebens zu handeln imstande ist. Gegen den liberalen Rechtsstaat und seine für allen gleichen Regeln wendet Benoit ein, dass die völlige Transparenz von Gesellschaft Utopie sei und totalitäre Überwachung günstige. Seine konkreten Versionen für ein demokratisches Europa laufen schließlich auf ein bundesstaatliches Europa hinaus, in dem die Völker und Regionen samt ihrer jeweiligen Kulturen ihren Platz haben sollen. Das Feld des Politischen aber beschränkt sich auch dort nicht auf den Staat, sondern definiert sich, Zitat, als voller Raum, als ununterbrochenes Gefüge von Gruppen, Familien, Verbänden, lokalen, regionalen, nationalen oder supranationalen Gebietskörperschaften. Politisches Handeln besteht nicht nur darin, diese organische Kontinuität zu leugnen, sondern sich auf sie zu stützen. Als Gerhard Schröder der Wochenzeitung Die Zeit ein Interview gab und darin über seine Kollegen Aznar und Blair herzog, wird er Benoit voll und ganz aus dem Herzen gesprochen haben. Zitat Schröder: Man muss wissen, was es bedeutet, wenn sich Kollegen im Gegensatz zur Volksmeinung verhalten müssen oder wollen oder beides. Das darf kein Dauerzustand werden, weil sonst eine Kluft in den demokratischen Gesellschaften zwischen dem Willen des Volkes und dem Handeln der Regierung auftaucht, die irgendwann einmal nicht mehr zu schließen ist. Zitat Ende. Dass in all dem im Manifest der New World Order formulierten nichts anderes steckt als ein Frontalangriff auf all das, was einstmal in bürgerlichen Revolutionen an Versprechen über die Befreiung der Einzelnen und der vernünftigen Einrichtung von Gesellschaft in die Welt gesetzt wurde, versteht sich von selbst. Auf dem Gebiet des Denkens erklärt die New World Order den Liberalismus wie jedweden Universalismus ganz explizit zu ihren Hauptfeinden. Ihr schlimmster Feind jedoch wäre eine Bewegung, die auf Herstellung der kommunistischen Weltgesellschaft zielte und zu dementieren in der Lage wäre, dass Menschheit mehr wäre als nur ein biologischer Begriff. Mangels einer solchen Bewegung richtet sich die New World Order konsequent gegen die Macht, deren Verfasstheit und Stärke derzeit alleine die Bedingungen ermöglichen. Die bürgerlichen Illusionen kritisieren zu können und diesen Weg dem Untergang in der Barbarei der Völker und Kulturen vorzuziehen. Manifest geht es mit dem multiethnischen Europa gegen das bürgerliche Amerika. Benoit und seine Mitstreiter erweisen sich damit als die wahren Ideologen, als die intellektuelle Avantgarde des zeitgenössischen, allgegenwärtigen Antiimperialismus. Dies lässt sich am besten am jüngsten in deutscher Sprache erschienenen Büchlein ablesen, auf das ich kurz noch eingehen will, bevor ich dann zum Schluss komme. Das Buch, das in der Edition Junge Freiheit kurz vor Beginn des erfolgreich zu Ende gegangenen Golfkriegs erschienen ist und den Titel trägt, Die Schlacht um den Irak, die wahren Motive der USA bei ihrem Kampf um Vorherrschaft, markiert den vorläufigen Höhepunkt im Denken des Alain de Benoist. In dieser Schrift, die sich liest wie ein Sammelsurium rot-grüner Programmatik, präsentiert sich Benoist nicht mehr als zwar Intellektueller, aber nicht desto trotz ordinärer Rechter, wie in der Vergangenheit, sondern als Extremist der Mitte. Was in der bereits oben erwähnten Schrift die entscheidenden Jahre zur Bestimmung des Hauptfeindes noch sehr verbrochen und mit offenen Anleihen an faschistische Denker wie Giulio Evola daherkam, ist aus der aktuellen Schrift gänzlich verschwunden. Diese Schrift, die fast den Charakter eines erneuten, diesmal straight antiimperialistischen Manifests hat, beinhaltet alle Ressentiments, die wir seit der Geburt der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung beziehungsweise bei der kurzen Revitalisierung der deutschen Friedensbewegung vor Augen geführt bekommen haben und spitzt diese auf einen kommenden Endkampf zwischen Europa und den USA zu. Zitat: Wir dürfen nicht in absoluten Begriffen von Gut und Böse denken, aber wir dürfen und müssen erkennen, dass Amerika derzeit der übelste Schurkenstaat der Welt und damit unser Hauptfeind ist. Der Hauptfeind ist nicht unbedingt derjenige, den man am meisten hasst oder mit dem man am wenigsten gemeinsam hat. Der Hauptfeind ist lediglich der mächtigste Feind, dessen Machenschaften die schlimmsten Folgen haben, dessen Einfluss am stärksten und am dauerhaftesten ist, dessen Produkte am meisten die Medien durchdringen, der über die meisten Überwachungsgeräte verfügt, der am ehesten Druck auf die Finanzmärkte ausübt, dessen militärische Präsenz die Welt am stärksten zu spüren bekommt, von dem die meisten multinationalen Konzerne abhängig sind. Zitat Ende. Und an anderer Stelle heißt es, Zitat, heute gibt es nicht die geringste politische Freiheit, die geringste geistige Unabhängigkeit, ohne einen beständigen und verbissenen Kampf gegen das Imperium der USA. Die Lösung, die Benoist dafür anbietet, ist keine neue, sondern eine sehr alte, die nicht nur in rechten Kreisen auf großen Widerhall stößt, sondern auch in linken. Zitat, dazu muss Europa wieder selbstbewusst werden, es muss sich auf die Bildung einer Achse Paris, Berlin, Moskau konzentrieren, es muss ein neues Zivilisationsprojekt entwerfen, denn wenn Europa kein Zivilisationsprojekt ist, dann ist es gar nichts. Die Achse Paris, Berlin, Moskau hat Jürgen Elsässer als Gegenmacht zur USA und als zu unterstützende Strategieoption für die Linke entdeckt. Auch hier hat Benoist schon vor einiger Zeit die Richtung vorgegeben, als er schrieb, die größte Kluft verläuft nicht mehr zwischen Rechten und Linken, geschweige denn Faschismus und Demokratie, sondern vertikal zwischen Oberen und Unteren, dem Volk und den Eliten, den Volksschichten und der neuen Klasse, die sie regiert. Zitat Ende. Das Gerede von einer Querfront oder wie Benoist es nennt, von der Querverbindung, die sich bilden könnte, ist längst überholt. Diese hat sich bereits konstituiert. Wie einst Wilhelm II. Keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Deutsche, so kennt das geballte Ressentiment, unter welcher Bezeichnung es auch immer formiert, nur noch den Hauptfeind USA. Ich habe oben bereits den Brief der grünen Bundesgeschäftsführerin angeführt, in dem diese Benoist zitiert. Das faschistische Motto, das den bundesweit verschickten grünen Mitgliederbrief zierte, ist freilich kein Einzelfall. Auch der mächtigere Koalitionspartner schläft nicht. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem die im Kampf gegen den Monopolkapitalismus und für die Volksfront erprobte frühere Juso-Aktivisten aus dem wilden SPD-Bezirk Hessen-Süd namens Heide Marie Witscherek-Zoll vorsteht, empfiehlt auf seinen Internetseiten als lesenswerte Lektüre zu den Anschlägen vom 11.09.2001 das Buch mit dem Titel Tragödie des Westens. Das Text und Interviews enthält unter anderem von oder mit Arundhati Roy, Peter Scholl-Latour, Franz Alt und er darf selbstverständlich nicht fehlen, Alain de Benoist. Erschienen ist das Bändchen in der Edition Junge Freiheit, die mit dieser rot-grünen Lektüre zum Ausdruck kommende Querfront ist dennoch in allererster eine ideologische. Thema Anti-Amerikanismus und sein Zusammenhang mit dem Antisemitismus. Ludwig Marcuse, also nicht Herbert Marcuse, sondern Ludwig Marcuse hat einmal geäußert, Amerika eigne sich deshalb so gut zum Sündenbock, weil es überall da ist. Hinzuzufügen wäre dieser Bemerkung von Ludwig Marcuse, dieses Amerika ist aber anders da als die Juden, die im Bewusstsein der Antisemiten auch überall sind, deren wirkliche Diaspora jedoch als geheime Weltverschwörung fantasiert wird. Während die Juden dazu auserwählt sind, den abstrakten Reichtum zu verkörpern, das Geld dort, wo es dem Antisemiten unheimlich und irreal erscheint, gelten die USA für den Anti-Amerikaner als einzige real existierende Gesellschaft, in der offen und unverschämt allein das Geld regiert, als Gesellschaft ohne eigentlichen Staat, ohne Staat, der vom Gemeinsinn getragen wird, das als Land der unbegrenzten Konkurrenz. Anstelle des Souveräns findet sich hier bloß ein Sheriff, der eben nur dann eingreift, wenn wieder einmal ein Toter im Saloon liegt. Dabei kann natürlich kein Zweifel bestehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Wahrheit immer auch eine Gesellschaft mit einem Souverän waren. Vom einfachen Rechtsgeschäft bei jedem Warentausch innerhalb der Gesellschaft bis zur Vertreibung und Ausrottung der indianischen Bevölkerung ist der Staat hier wie anderswo auf der Welt in seinem Element, die Voraussetzungen der Akkumulation des Kapitals zu schaffen und zu erhalten. Woran sich jedoch die antiamerikanische Projektion heftet, ist ein anderes Verhältnis zum Recht. Ein Verhältnis, das der europäischen Volkssouveränität zuwider ist. Als ein Land, das über Jahrhunderte hinweg wachsende Massen neuer Einwanderer aufnahm, ließ sich hier von Anfang an das Recht, darin zu leben, nicht wie in Europa bruchlos ableiten, vom Ort der Geburt, der Abstammung von einer Familie und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion. In diesem buchstäblichen Sinn konnten die Vereinigten Staaten keine Nation werden. Der einzelne Bürger versteht sich hier nicht primär als Teil eines Zeugungs- und Gebärzusammenhangs, sondern als Angehöriger eines Zusammenhangs staatlicher Institutionen, als Bürger. Die Religion ist mehr als anderswo privatisiert, so sehr der Präsident sich auch auf Gott berufen mag. Der Staat kannte von jeher keine Staatsreligion. Säkularisierung ist überflüssig. Ich zitiere eine Stelle von Hegel über Amerika. Jeder könne eine eigene Weltanschauung, also auch eine eigene Religion haben. Daher das Zerfallen in so viele Sekten. Die Kirche in Amerika ist nicht ein an und für sich bestehendes, die eine substanzielle Geistigkeit und äußere Einrichtung hätte, sondern das Religiöse wird nach Gutdünken zurechtgemacht. Soweit Hegel. Alles, was den Deutschen und Europäern substanziell gilt, Geburt, Rasse, Religion, wird auf diese Weise nach Gutdünken zurechtgemacht, nur nicht das Recht selbst, das eben dieses Zurechtmachen erst gestattet. Die antiamerikanische Projektion macht jedoch aus diesem historisch gewordenen Unterschied, der sich in einem anderen politischen Verhältnis zum Recht niedergeschlagen hat, das Negative, das es abzuwehren gilt. Die USA werden als Staat ohne Souveränität projiziert, ein Staat reduziert auf das Recht als Teil des Geschäfts. Wie das Geschäft ist das Recht auf jedes Gebiet auszudehnen, es ist universell, darum erscheinen auch die Amerikaner dem Europäer universell. Sie brauchen das Recht nur, um ihren Geschäften auf der ganzen Welt nachgehen zu können und eben dazu setzen sie den Völkerbund und später die UNO in die Welt. Das Recht ist bodenlos, die europäischen Feinde Amerikas stellen konsterniert fest, dass diese merkwürdige Gesellschaft, dieses merkwürdige Gemeinwesen an keine Grenze stößt, sondern die Erde überzieht, statt die bürgerliche Gesellschaft endlich doch in sich zurückzudrängen, wie das Hegel hoffte, in sich zurückzudrängen, dehne es sie über alle Grenzen hinweg aus. Aber das gelinge nur, weil es weiterhin den Staat auf ein formelles Rechtsgesetz reduziere. Rechtlichkeit ohne freiwilligen Gemeinsinn, ohne selbstbestimmtes Opfer für den Staat. Genau hier liegt, denke ich, eine wirklich wesentliche Unterscheidung, was die westliche Hemisphäre und die mitteleuropäische Hemisphäre betrifft. Alle Differenzen zwischen deutscher und US-amerikanischer Ideologie resultieren in einem anderen Verhältnis zur Krise. Der Anti-Amerikanismus in Deutschland seit langem zusammengebraut und im Vernichtungskrieg der ganzen Welt nahegebracht, zeigt sich hier als wahnhafte Reaktion auf eine Gesellschaft, die sich so verhält und der es aufgrund einer einzigartigen geopolitischen Lage auch möglich ist, sich so zu verhalten, als drohe im Inneren der bürgerlichen Gesellschaft kein totaler Ausnahmezustand, als gäbe es an sich keine wirkliche Krise, die nicht mit den konventionellen Mitteln des Geschäfts und des Rechts zu bewältigen wäre, keine, die den Souverän dazu bringen könnte, mit dem Recht zu brechen und die Vernichtung um ihrer selbst willen zu betreiben. Den Ausnahmezustand findet die US-Politik nicht im eigenen Land vor, dafür aber in wachsendem Maß auf anderen Kontinenten, mit denen Handel getrieben wird und ihre Soldaten kommen, ihn mit möglichst wenigen eigenen Opfern zu beenden, um den normalen Gang der Geschäfte weltweit wieder Bahn zu brechen. Dagegen wird die Hypostasierung der Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands gesetzt. Die Hypostasierung der Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands, um mit Max Horkheimer zu sprechen. Dagegen soll mit allen Mitteln eingeklagt werden, dass nur das Opfer der Krise gerecht werden könne. Weil die Nordamerikaner den Staat lediglich haben, um Rechtssicherheit zu schaffen für ihre unter anderem Geschäfte, weil sie den Staat nicht haben als substanziellen Inhalt, ihn nicht als Ausdruck ihres Gemeinsinns verehren und verinnerlichen, seien sie nicht imstande, aus sich selbst heraus Krisen zu bewältigen und zu beschleunigen. Gewaltsame Eingriffe zur Herstellung politischer Einheit müssen ihnen von außen aufgezwungen werden. Sie sind immer nur Beschleuniger wider Willen, wie Karl Schmitt die Vereinigten Staaten bezeichnet hat. Beschleuniger wider Willen betreiben Krisenlösung ohne innere Überzeugung, sondern aus äußerer Notwendigkeit. So viel ein paar Bemerkungen zum Anti-Amerikanismus ganz allgemein. Nun zur speziellen Situation. Zur speziellen Situation nach dem Kalten Krieg. Die viel benutzte Bezeichnung Weltpolizist ist selbst ein Teil der Ideologie, der anti-amerikanischen Ideologie. Als modernisierter Anti-Amerikanismus argumentiert diese Ideologie nun zugleich mit Karl Schmitt und mit Hans Kelsen, um den prominentesten demokratischen Kontrahenten von Karl Schmitt zu nennen. Sie argumentiert zugleich mit Karl Schmitt und mit Hans Kelsen. Sie stützt sich auf die politische Theologie so gut wie auf die reine Rechtslehre, hält den USA vor, dass sie kein eigentlicher Staat seien. Also diese alte Tradition setzt sich natürlich fort. Sie hält den USA vor, dass sie kein eigentlicher Staat seien, sondern universell, bodenlos. Und ebenso, und das kommt jetzt hinzu, dass sie überhaupt ein Staat seien, und zwar ein ganz besonders rücksichtsloser, der sich dem Universalismus nicht beuge, auf Bodenschätze versessen. Das heißt, die neueste Konstellation scheint mir dadurch gekennzeichnet zu sein, dass man einerseits die alte Kritik des Universalismus weiterführt und sich aber zugleich, und das zeigt irgendwie auch einen Gewinn an Irrationalismus oder an Willkür im Ideologischen, dass man sich zugleich auf den Universalismus beruft gegen die Vereinigten Staaten. Die USA geraten als abstrakte Macht der Globalisierung ins Visier, als abstrakte Macht der Globalisierung, weil sie zugleich konkret, weil sie mehr und anderes sind, als von der reinen Völkerrechtslehre für die zentralisierte Instanz vorgesehen, weil sie immer auch ein eigener Staat mit besonderen Interessen bleiben müssen. Dass sie nicht nur das größte militärische Potenzial haben, sondern gerade als allein durchschlagendes Vollzugsorgan der United Nations in einer speziellen Lage sind, potenzielles Hassobjekt für alle, denen das Kapitalverhältnis keinen Wohlstand bringt, das wird gezielt ausgeblendet. Auf solche Weise gewinnt Europa die Projektionsfläche, die es braucht, um ungestört Reichtum zu akkumulieren, der den der USA bereits übertrifft, und dennoch vor den Augen der dritten Welt ein antikapitalistisches Image zu pflegen, das immer wichtiger wird. Darum lassen die antiamerikanischen Ideologen, die vor allem in Deutschland und Frankreich ihren Stützpunkt haben, keine besondere Lage gelten, weder im Falle Israels als Zufluchtsstätte aller vom Antisemitismus Verfolgten, noch in dem der USA als Organ zur Durchsetzung des Rechts. Darum wollen sie einen internationalen Gerichtshof, den die USA und Israel nur ablehnen können. Gleiches Recht für alle, sagen die Anti-Amerikaner und Antizionisten, in USA und Israel selbst herrscht aber unter Bürgerinnen und Bürgern relative Klarheit darüber, dass ihre Staaten durch die ungleiche Rolle und Aufgabe in der Staatengemeinschaft Schaden nehmen müssen, wenn das gleiche Recht ihnen aufgezwungen werden könnte. Der Schaden ist allerdings selbst äußerst ungleich verteilt. Für Israel bedeutet allein schon eine relative Entmachtung der Vereinigten Staaten von Amerika den Untergang. Einerseits werden also die Vereinigten Staaten wie eh und je als Gesellschaft ohne eigentlichen Souverän perhorresziert. Die Berichte über die jetzige Lage im Irak sprechen da ja Bände, also wenn das als Chaos und Anarchie beschrieben wird. Da werden also nach wie vor die Vereinigten Staaten als Gesellschaft ohne Souverän perhorresziert. Andererseits wird ihnen nun zur Last gelegt, dass sie sozusagen als konkreter Staat, unabhängig von ihrer Rolle als Weltpolizist, weiterhin existieren mit eigenen Interessen und Sicherheitsbedürfnissen, die sich nicht zuletzt aus jener Rolle ergeben. Bei jedem einzelnen Konfliktherd auf der Welt wird darum der US-Politik abwechselnd und gleichzeitig beides vorgeworfen, dass sie eingreift und dass sie nicht eingreift. So wie man den US-Bürgern den wachsenden Patriotismus übel nehmen kann und sie doch nicht für ein richtiges Volk halten kann. Diese Konstellation ist demnach eine andere als vor und im Zweiten Weltkrieg. Die universelle Weltmacht USA erscheint den Deutschen nun ebenso als partikularer Staat, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist und sich auf dem üblen Sonderweg befindet, den man selbst glücklicherweise verlassen habe, als mächtigster Schurkenstaat. Großraumdenker argumentieren nunmehr universalistisch, im selben Maße, in dem Deutschland wachsenden Einfluss in der UNO gewinnt. Habermas und Derrida beschwören in ihrem jüngsten Konzept für eine kosmopolitische Ordnung auf der Basis des Völkerrechts. Dieses Konzept ist vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht worden. Habermas und Derrida beschwören darin für eine kosmopolitische Ordnung auf der Basis des Völkerrechts die Domestizierung staatlicher Gewaltausübung auch auf globaler Ebene. Wie beides zusammengeht, kosmopolitische Ordnung auf der Basis des Völkerrechts und Bruch des Völkerrechts auf der Basis des deutschen Souveräns, hatte bereits Deutschland im Jugoslawienkrieg von 1999 und Habermas in dessen Kommentierung vorgeführt. Das wäre einer speziellen Untersuchung wert. Mit Derrida zusammen schreibt er jetzt, ich zitiere, das avantgardistische Kerneuropa darf sich nicht zu einem Kleineuropa verfestigen. Es muss, wie so oft, die Lokomotive sein. Wie so oft. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wer in dieser Konstellation jedoch nur einen innerimperialistischen Konkurrenzkampf sieht, den Versuch nämlich im multipolaren Konkurrenzkapitalismus der wieder aufstrebenden europäischen Mächte, den amerikanischen Hegemon einzuholen und zu überflügeln, wie das Michael Heinrich formuliert, wer das tut, hat nichts begriffen von dem, was der nationalsozialistische Vernichtungskrieg war und welche Voraussetzungen er geschaffen hat. Darüber kann ein neuerer französischer Bestseller belehren, der das gesamte Arsenal antiamerikanischer Vorstellungen repetiert und doch darüber hinausgeht. Es handelt sich um Emmanuel Todds Buch Weltmacht USA, sozusagen Asterix bei den Germanen. Schrieb Carl Schmitt im Zweiten Weltkrieg von einer allgegenwärtigen, ubiquitären Einmischungs- und Nichtanerkennungspolitik, die sich anmaßt, zu jeder an irgendeinem Punkt der Erde eintretenden Änderung der Lage von Washington aus das Platzett zu erteilen oder zu verweigern, sodass die USA, herausgefordert von Deutschland, die ganze Erde mit einem System von Luftstützpunkten und Luftfähren überziehen. So sagt Emmanuel Todd, der Krieg gegen den Terror erlaube es den USA, nach Belieben überall punktuell und oberflächlich einzugreifen, wie auf den Philippinen und im Jemen geschehen, oder Stützpunkte in Usbekistan und Afghanistan zu errichten und so weiter und so fort. Wie Carl Schmitt identifiziert Emmanuel Todd die Kriegsführung der USA dabei stets mit dem Terror aus der Luft, und behauptet die Unfähigkeit der amerikanischen Streitkräfte zum Landkrieg. Es ist eben die charakteristische Kriegsführung einer universellen und bodenlosen Macht. Schmitt die Ansprüche einer planetarischen Weltkontrolle und Weltherrschaft, die von den Vereinigten Staaten erhoben werden, daran scheitern, dass die Regierung in Washington nicht als Souverän der Welt agieren könne, sondern als Organ, das lediglich auf die Verletzung des Rechts reagiere. So glaubt Emmanuel Todd zu erkennen, dass die USA, die sich doch als Staat auf dem gesamten Planeten durchsetzen und dabei ein weltweites Gewaltmonopol erringen wollen, zu Schanden gehen, weil sie doch nur laissez-faire betreiben, wenn andere Taten erforderlich wären. Sie ließen Willenskraft und Planungsbereitschaft vermissen. Das sind eben genau jene Selbstwidersprüche, in die bereits Carl Schmitt die USA verwickelt sah, an denen die westliche Hemisphäre seit langem kranke und die seit dem Beginn des imperialistischen Zeitalters so erstaunlich gewachsen seien, dass der Gedanke einer von dort herkommenden neuen Weltordnung grotesk erscheine. So hat das Carl Schmitt ausgedrückt. Schmidt auch heißt es, es kann keine gelenkte Weltwirtschaft geben. Bei Todt heißt es, bei Emmanuel Todt hingegen sieht Amerika als keynesianischen Regulator der Weltwirtschaft nunmehr zugrunde gehen. Als keynesianischen Regulator der Weltwirtschaft. Die Vereinigten Staaten taugen nicht zum Souverän in der Krise, sie funktionieren als keynesianischer Regulator nur so weit, als hier in einer Gesellschaft ohne wirklichen Souverän eben, die allein die Gesellschaft, also die Masse der amerikanischen Konsumenten, die Weltwirtschaft antreiben könne. Ich zitiere noch einmal Todt, die Ablehnung des Staates in der Gesellschaft hat dazu geführt in den Vereinigten Staaten, dass die Gesellschaft in die Rolle des Staates geschlüpft ist. Die US-Amerikaner, wenn man das, diesen Gedanken zu Ende führt, dann heißt das, die US-amerikanischen Bürger werden also zu den Parasiten der Welt erklärt, globalisierte Schmarotzer sozusagen. Todt selbst spricht von einer Plebs in dem Sinne, wie sie im römischen Kaiserreich bestand. Der Dollar, ich zitiere, der Dollar ist so magisch, dass manche Ökonomen schon die Schlussfolgerung gezogen haben, die Rolle der Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft sei es nicht mehr, wie andere Staaten Waren zu produzieren, sondern Dollars. Dieser ökonomistischen Wendung kann nun die antisemitische Projektion direkt auf die US-Bürger übertragen werden. Ich zitiere, sie produzieren nichts und konsumieren nur. Die massive Ausweitung der individuellen Verantwortlichkeit hat zu kollektiver Verantwortungslosigkeit geführt. Erschien früher schon der US-Staat den antiamerikanischen Europäern als gewalttätiger Geschäftsmann und sonst nichts. So sieht ihn Todt also nun in jedem einzelnen seiner Bürger verkörpert. Wenn aber jeder einzelne US-Bürger, im Unterschied zu allen anderen Bürgern reicher Länder natürlich, wenn also jeder einzelne US-Bürger unmittelbar an der Ausbeutung der gesamten Welt partizipiert, wie solche globalisierungskritischen Hirngespinste suggerieren, dann wird er auch, jeder einzelne US-Bürger, bewusst oder unbewusst als mögliches Ziel etwa von Selbstmordattentaten näher denn je an Juden und Israelis herangerückt. Er ist zwar unproduktiv, sagt Todt, aber überaus mobil, also ganz ähnlich wie der ewige Jude in den antisemitischen Fantasien. Er zieht Heimat und ruhelos umher. Wie dieser ewige Jude weckt die amerikanische Gesellschaft als Ganze jene große Angst der weißen Männer, die nach Ansicht Sigmund Freuds dem Antisemitismus als solchem sogar zugrunde liegt. Ich zitiere Todt, zu den zahllosen Bereichen, in denen zwischen Amerikanern und Europäern kulturelle Unterschiede zutage treten, gehört die Stellung der amerikanischen Frau, die Kastrationsängste weckt und europäische Männer ebenso einschüchtert wie der übermächtige arabische Mann die europäischen Frauen. Aber für die europäischen Männer ist ein Ende der Kastrationsdrohung absehbar, schrieb Carl Schmitt, dass die Erde immer größer bleiben wird als die Vereinigten Staaten von Amerika und dass sie auch heute noch groß genug ist für mehrere Großräume, in denen freiheitsliebende Menschen ihre geschichtliche, wirtschaftliche und geistige Substanz und Eigenart zu wahren und zu verteidigen wissen. So heißt es nun bei Emmanuel Todt. Aber die Erde ist heute zu groß, zu bevölkert und zu vielfältig, sie wird von zu vielen unkontrollierbaren Kräften bewegt, als dass die USA sie wirklich beherrschen könnten. Statt von Großräumen ist hier in der deutschen Übersetzung des Bestsellers von Großregionen die Rede. sie sind nach Todt eben der Raum, worin die europäischen Eliten, ich zitiere, die Unabhängigkeit ihrer Völker zu verteidigen haben. Der Raum, in dem die europäischen Eliten die Unabhängigkeit ihrer Völker zu verteidigen haben. Welches Volk dabei die Führung übernehmen wird, ergibt sich daraus, dass einzig, ich zitiere, die amerikanischen und die deutschen Anschauungen einen absoluten Gegensatz darstellen. Worin dieser Gegensatz im Kern besteht, auch darüber lässt Todt keinen Zweifel. Europas Bürger unterhalten, ich zitiere, zu ihrem Staat seit jeher ein Verhältnis des unausgesprochenen Vertrauens. Die verschiedenen Institutionen galten niemals als Feinde im Gegensatz zu den USA. Todt schätzt an Europa das, ich zitiere, kollektive Denken, das ökologische Bewusstsein und die Ausrichtung auf produktives Kapital und positive Handelsbilanz. Ergebnis einer langen Geschichte bäuerlichen Wirtschaftens. Was die wahre Verbundenheit mit dem Boden ausmacht, zeigt sich aber am deutlichsten in den despektierlichen Bemerkungen zu den mäßigen Leistungen der US-Armee. Wo immer möglich, so Todt, haben die US-Truppen im Zweiten Weltkrieg Operationen, die eine gewisse Opferbereitschaft verlangten, den anderen alliierten Kontingenten übertragen. Soweit also die Übereinstimmungen mit Carl Schmitt. Der Unterschied zu Carl Schmitt besteht nun darin, dass jenes Interventionsverbot, das für die Vereinigten Staaten in der deutsch-französischen Großregion vorgesehen ist, welche Strafe ihnen drohen würde, ergibt sich daraus, dass Emmanuel Todt auf das Atomwaffenarsenal Russlands zurückgreifen möchte. Der Unterschied zu Carl Schmitt besteht darin, dass dieses Interventionsverbot die Existenz Israels unmöglich machen soll. Denn dieses Land wird jetzt als eine staatsgewordene Intervention, als, ich zitiere, fest verankerter Flugzeugträger der USA in die Schusslinie gerückt. Europa kann, ich zitiere, die Unruhe, welche die Vereinigten Staaten und Israel in der arabischen Welt stiften, nicht auf Dauer hinnehmen. Die wirtschaftliche Realität legt nahe, dass der arabische Raum in eine Sphäre der Kooperation eintreten muss, die sich um Europa zentriert und die USA ausschließt. Also so formuliert Todt das Interventionsverbot der USA. Dass damit auch der jüdische Staat verschwinden muss, ist offenkundig so selbstverständlich, dass Todt Israel hier gar nicht mehr erwähnt. An anderer Stelle heißt es, die beiden Pfeiler des amerikanischen strategischen Systems, Japan und Israel, tragen das Stigma der fremden Kulturen. Das Stigma der fremden Kulturen und sollen deshalb nach der Zerschlagung jenes Systems ihrem Schicksal überlassen werden. Ihrem Schicksal überlassen werden. Jedoch als Japan erhält Israel fundamentale Bedeutung im Negativen. Bedingung dafür, die USA nach den Maßgaben des Universalismus zu verurteilen. Israel wird als Beweis genommen, dass die Vereinigten Staaten mit dem Universalismus gebrochen haben. Ich zitiere, die Parteinahme für Israel ist die sichtbarste Manifestation der Abkehr Amerikas vom Universalismus. So schließt sich wieder mal der Kreis. Jeder einzelne US-Bürger partizipiere im Gegensatz zu jedem einzelnen Europäer an der Ausbeutung der ganzen Welt. Und eben dies zeige sich unmissverständlich am Engagement der Vereinigten Staaten für Israel. So entlarvt ein Schurke den anderen und beide können von Europa als die eigentlichen Schurkenstaaten der Weltpolitik ins Visier genommen werden. Und zwar genau in dem Sinn, den Peter Sloterdijk erläutert hat. Und ich zitiere aber jetzt aus einem Interview in der österreichischen Zeitschrift Profil. Der Begriff Rockstate, mit Schurkenstaat übrigens eher unglücklich ins Deutsche übersetzt, hat in der westlichen Politik seit einigen Jahren Hochkonjunktur. In der Biologie steht Rock für das wieder ausgewilderte Einzelgängertier, das abseits von der Herde durch den Busch streift. Die beiden Rockstates der gegenwärtigen Weltpolitik sind, soweit das Sloterdijk, die USA und Israel, die jede Art von Alignement mit der internationalen Staatengemeinschaft aus dem Grundsatz ihres Selbstverständnisses heraus ablehnen, weil sie beide davon ausgehen, dass Nicht-Israelis bzw. Nicht-Amerikaner sich in die besondere Situation dieser beiden Länder nicht einfühlen können. USA und Israel also als ausgewilderte Einzelgängertiere. Hinzugefügt werden muss nur noch, ausgewilderte Einzelgängertiere gelten in der Herde als besonders gefährlich und werden naturgemäß erschossen. Der absolute Feind, der hinter allen Gegnern steht, ist immer derselbe. Herausgefordert aber durch die Existenz eines jüdischen Staats durchdringen sich die Feindbilder jetzt in neuer Weise. Verkörpern die Juden immer schon den abstrakten Reichtum, das Geld und die USA, das bodenlose Recht, die staatsfeindliche Gesellschaft, so werden beide Projektionen nun durch den Rekurs auf den Staat Israel aufeinander bezogen. Darum entspricht das Wortpaar vom großen und kleinen Teufel, das von den Islamisten geprägt worden ist, genau dem heutigen antiimperialistischen Durchschnittsbewusstsein. Einerseits sind die Hinweise auf die jüdischen Berater im Umkreis des US-Präsidenten und die jüdische Lobby in den USA so obligatorisch wie überflüssig geworden. Es genügt im Prinzip, die Unterstützung Israels herauszustreichen. Andererseits wird Israel gerade damit entlarvt, dass es von den USA unterstützt werden muss, dass es nur dadurch überhaupt existieren könne. Das Feindbild, das seit dem 19. Jahrhundert für die nordamerikanische Gesellschaft geprägt worden ist, glaubt sich in Gestalt von Israel endlich bewahrheitet zu sehen. Es ist kein richtiger, auf Dauer nicht lebensfähiger, ein uneigentlicher Staat. Israel ist der kleine Weltpolizist und das kleine, ausgewilderte Einzelgängertier, Brückenkopf, Köter, Flugzeugträger des amerikanischen Imperialismus, sagen die Antiimperialisten aller Länder. Den Brückenkopf kann man zerstören, den Köter vergiften, den Flugzeugträger versenken, auch wenn der Imperialismus, das amerikanische Monster, übermächtig bleibt. Der kleine Weltpolizist lässt sich vernichten, ist der große nicht fassbar. Gegen Israel kann man einen Weltkrieg im Nahen Osten führen, einen Weltkrieg, der von Rackets und Selbstmordattentätern getragen wird. So tritt heute in neuer Klarheit hervor, was Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, die Vorstellung einer bürgerlichen Gesellschaft ohne eigentlicher Souveränität und der Wahn von der Verkörperung des Geldes von Anfang an einte, nämlich die Bereitschaft zum Opfer, die man beiden Feindbildern entgegensetzen will und Amerikanern wie Juden abspricht. Das ist die politische Theologie, um noch einmal mit Carl Schmitt zu sprechen, die von deutscher Seite gegenüber dem bodenlosen imperialistischen Universalismus der allgegenwärtig gewordenen westlichen Hemisphäre behauptet wurde. Das ist die politische Spiritualität, um mit Michel Foucault zu sprechen, die von den islamistischen Kräften nun gegen den großen und kleinen Teufel mobilisiert wird. In dieser Bereitschaft zum Opfer geht, was als Großraumkonzeption mit Interventionsverbot fremder Mächte geradezu harmlos klingt, aufs Ganze. Wie können Truppen, deren Gott der Dollar ist, durchhalten bis zum Letzten? erklärte Hitler 1941 dem japanischen Botschafter Hiroshi Oshima. Die Schwäche der Juden, erklärte Hamas-Sprecher Ismail Haniyeh gegenüber der Washington Post, bestehe darin, dass sie das Leben mehr als irgendwelche Leute lieben und es vorziehen, nicht zu sterben. Und der Ayatollah Khamenei deklarierte auf einer Kundgebung im iranischen Inqilab am 25.03. dieses Jahres, Amerika habe Kenntnis über uns, über unseren Geist des Martyriums, der Selbstaufopferung und der Furchtlosigkeit im Angesicht des Todes. Der Faktor der Furchtlosigkeit im Angesicht des Todes ist einer der Faktoren, welche sie nicht ausarbeiten können in ihren Berechnungen. Es ist wie ein Stein in einer Maschine, es verkrüppelt die Maschine, es ist wie ein Felsen vor einer Faust. Daraus folgt, lässt sich festhalten und doch nicht begreifen, so wie die Taten der Deutschen zwar aus spezifisch deutschen Traditionen, die der Islamisten aus bestimmten islamischen abgeleitet werden können, indem sie aber durch den Großraum hindurch die Einheit der Gegensätze gewaltsam geltend machen und das heißt in der Krise Vernichtung um ihrer selbst willen verbreiten, lassen sie jede Tradition unter sich und die Ableitung ihrer selbst irgendwann ins Leere. Ich möchte jetzt auch mit einem Zitat des isolierten Professors enden. 2 Jahre nach Carl Schmitts Überlegungen zur letzten globalen Linie, das war eben die Linie zwischen der westlichen Hemisphäre und der deutschen, 2 Jahre nach Carl Schmitts Überlegungen zur letzten globalen Linie schrieb Theodor W. Adorno, der hinter dieser Linie noch einmal Schutz gefunden hatte, als jene freiheitsliebenden Menschen losschlugen, von denen Carl Schmitt gesprochen hatte. Ich zitiere, was die Deutschen begangen haben, entzieht sich dem Verständnis. Dennoch sieht das Bewusstsein, das dem Unsagbaren standhalten möchte, immer wieder auf den Versuch zu begreifen, sich zurückgeworfen, wenn es nicht subjektiv dem Wahnsinn verfallen will, der objektiv herrscht. Dies war Sachzwang FM, 2 Stunden lang der ideologische Staubsauger. Wie so oft wurde heute ganz garstiger Staub versucht zu saugen. Sondermüll sozusagen. Wir hörten Vorträge über Johann Gottlob Fichte, über Ernst Niekisch, über Alain de Benoist, über Carl Schmitt und über Emmanuel Todd. Alles unter dem zusammenfassenden Titel Rechte Vordenker der völkischen Mitte. Alle 3 Vorträge wurden übrigens Anfang Juni 2003 gehalten. Auf auf einer Konferenz gegen die antisemitische Internationale, so der Titel. Diese fand in Berlin statt und es referierten zuerst das autonome Kollektiv Göttingen. Ihr Vortrag war betitelt Gegen die Aufklärung, deutsche Ideologie von der konservativen Revolution bis zum Antiglobalismus. Als zweites referierte Stefan Braun vom Kampf der Völker gegen ihre Unterdrückung durch den Westen. Die Rechte denkt den Antiimperialismus vor. Und zuletzt jetzt war zu hören Gerhard Scheidt über den Zusammenhang von Antisemitismus und Antiamerikanismus unter dem Titel Großer und kleiner Teufel. Grenzenloser globaler Interventionismus und Flugzeugträger Israel. So die rechten Zitate. Globalisierungskritik von Carl Schmitt bis Emmanuel Todd. Dr. Indoktrinator am Mikrofon verabschiedet sich und freut sich, dass Sie und Ihr so lange ausgehalten habt, trotz der schlechten Tonqualität. Bis zum nächsten Mal bei Sachzwängen FM.